Liebe Anwesende, es ist mir peinlich, dass ich mich als geimpft oute, um nicht gleich als verantwortungslos abgetan zu werden, weil ich eine allgemeine Corona-Impfpflicht dennoch ablehne. Und dass ich Binsenweisheiten äußern werde. Zumindest unter Linken sind es welche. Dachte ich. Nun steht die Welt Kopf. Wegen Corona. Vielleicht hat die Pandemie nur längst vorhandene Tendenzen verstärkt. Der Titel dieser Veranstaltung stimmt nicht. Statt vom Entgleisen des Diskurses müsste man von der Eingleisung der Diskurse sprechen. Sie laufen wie auf Schienen nebeneinander her. Vor dem Überqueren der Gleise wird gewarnt. Querdenken, sich über vorgegebene Einteilungen hinwegsetzen und bisher unbemerkte Verbindungen aufspüren, galt bislang als Voraussetzung der Kreativität und unverzichtbare Tugend für freiheitliche Gesellschaften. Nun ist es zum Schimpfwort geworden. In Kreisen, die ich als meine politische Heimat ansehe und auf die ich deshalb meine Betrachtungen fokussiere, obwohl ich von Querdenkerinnen in Anführungszeichen, unter denen ebenfalls mir nahestehende Menschen sind, auch sehr Fragwürdiges zu hören bekommen. Wir scheinen darauf eingestimmt, in einem Notstand zu leben, der Differenzieren zum Luxus macht. Statt Argumente zu untersuchen, werden Etiketten geklebt, oft auf den Mund. Impfgegnerin heißt auch, wer nur den neuartigen Impfstoffen misstraut. Verschwörungstheorie wird als Totschlagwort gebraucht. Esoterik ist rechtsaffin und überhaupt alles Schwurbler. Und die eigene Argumentation? Man beruft sich auf die Mehrheit der Expertinnen, die einstmals auch für Kontergan grünes Licht gab. Der HNO-Arzt Bodo Schiffmann, der eine Ambulanz für Schwindelgeplagte betreibt, wird als Schwindelarzt bezeichnet, Diffamierung per Wortspiel. Man wird für Auffassungen kritisiert, die man gar nicht vertritt. Als ich gegen die Impfpflicht das Grundrecht auf körperliche Selbstbestimmung anführte, wurde mir vorgehalten, ich sei neoliberal und Freiheit heiße nicht, alles tun zu können, worauf man Lust habe, was ich auch nie gesagt hatte. Begriffe werden überdehnt und Forderungen überzogen, wenn etwa Ungeimpfte als Gefährderinnen bezeichnet werden. Ich dachte, Gefährderin sei, wer eine Grube aushebt und nicht sichert, wer Atomkraftwerke betreibt, wer infiziert zur Arbeit geht, wie es die Krankenkassen neuerdings von Pflegekräften wünschen und wer das Gesundheitssystem so kaputt gespart und privatisiert hat, dass eine solche Maßnahme nötig scheint, die dann auf andere systemrelevante Bereiche übertragen werden kann. Am Ende sind wir alle Gefährderinnen, rein durch unsere Eigenschaft als lebende Organismen. Sogar der Kapitalismus wird vergessen. Um die Zuverlässigkeit von Expertinnen Einschätzungen zu relativieren, muss man doch nicht an Weltherrschaftspläne Kinderblut trinkender Satanistinnen glauben. Forschung gedeiht nicht mehr in Einsamkeit und Freiheit am Küchentisch mit Zutaten aus der nächsten Drogerie, sondern hängt von Geldern ab, die oftmals Drittmittel sind und nach Rentabilität vergeben werden. Eingestellt wird, wer die passenden Schwerpunkte hat, und diese Leute beraten dann auch die Politik. Das Problem dabei besteht nicht in dem, was sie sagen, sondern in den Themen, mit denen sie sich nicht befassen. Am bedrückendsten ist, wenn eine Person oder Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, ein Thema, das einen bewegt, nicht anfassen will, aus Angst, sich zu kontaminieren und dann ebenfalls gemieden zu werden. Es wird in der linken und alternativen Szene immer wichtiger, die richtige Identität zu haben und durch Befolgen bestimmter Vermeidungsvorschriften zu beweisen. So riskiert das Prädikat transfeindlich, wer vor einem Hype warnt, der Jugendliche verleitet, ihr Leiden an der Geschlechterordnung mit womöglich unnötig einschneidenden Mitteln anzugehen. Für das Fichtehaus als Veranstaltungsort wurde ich kritisiert, wegen rassistischer Aussagen Rudolf Steiners, denen sicher niemand der hier Wohnenden zustimmt. Und in der Vorbereitungsgruppe wurde die Sorge angesprochen, das Haus müsse eventuell mit Schmierereien von Querdenkerinnen oder sich als Antifa bezeichnenden rechnen. Wohin ist es mit uns gekommen? Solche autoritären Tendenzen führen dazu, dass Rechte bestimmen können, worüber Linke nicht diskutieren und sich selbst als Verteidigerinnen der Freiheit aufspielen. Eine AfD-Aussteigerin legt dar, dass diese Partei sich von einer Wirtschaftsliberalen zu einer Rechtsextremen entwickelt hat, weil ihr Motto lautet, das wird man doch noch sagen dürfen. Wer an Positionen anderer Mitglieder Kritik übte, wurde der Zensur bezichtigt und hinausgemobbt. Natürlich darf darum Kritik unter uns nicht tabu sein, aber sie sollte sich auf tatsächlich vertretene Positionen beziehen, statt Personen zu verdächtigen und auszugrenzen. Sie sollte immer nach dem Prinzip der gewaltfreien Kommunikation auf Augenhöhe richten. Man sollte Argumente auch dann ernst nehmen, wenn diese für eine Position bemüht werden, die man ablehnt. Auf Demos von Impfpflichtgegnerinnen sieht man oft die Parole "My body, my choice", die aus der Frauenbewegung stammt, aus dem Kampf gegen das Abtreibungsverbot, ein Thema, das gerade wieder sehr aktuell ist. Wurde uns die Parole also geklaut, analog zur Übernahme des Habitus autonomer Linker durch Neonazis? Nein. Argumente sind anspruchsvolle und eigenwillige Verbündete. Man kann sie nicht einfach in den Schrank hängen, wenn man meint, dass sie zur Gelegenheit nicht passen. Wenn es richtig ist zu sagen, mein Bauch gehört mir, warum soll es dann falsch sein, für das eigene Immunsystem das Gleiche zu beanspruchen? In beiden Fällen stehen hochrangige Werte gegeneinander. In beiden Fällen geht es um die Unverfügbarkeit der Person, deren integraler Bestandteil der Körper ist, letztlich also um die Menschenwürde. Entschuldigung, da sind gerade die Blätter drin. Diese, nämlich die Menschenwürde, ist zu verteidigen, sowohl gegen die neoliberale Verdinglichung von Menschen als Humankapital, als auch gegen einen Kollektivismus, der sie auf Partikel des Gemeinguts Volksgesundheit reduziert. Es gibt viele Fragen, denen wir uns stellen müssen. Wie weit darf ein Staat, eine Gesellschaft, auch eine sozialistische, mit Forderungen an Bürgerinnen gehen, um eine Gefahr abzuwenden, die diese nicht selbst verursacht haben? Dass wir unsere Logos nicht neben die rechtsextremer Gruppen auf Demoaufrufe und Veranstaltungsankündigungen setzen, ist selbstverständlich. Aber was wäre darüber hinaus als Querfront einzustufen und was nicht? Wie gehen wir damit um, wenn sich Rechtsextreme an Protestaktionen von Menschen beteiligen, die selber mit rechtsextremen Auffassungen nichts am Hut haben? Mit Rechten demonstriert man nicht, aber was tut man, wenn sie es sind, die zu einem kommen? Sich explizit zu distanzieren muss natürlich gefordert werden, sofern man erkennt, was da alles mitmarschiert. Aber hinauswerfen? Die Parole Faschismus ist keine Meinung hilft da nicht weiter, denn bloße Meinungen sind auch noch kein Faschismus, und dass die Freiheit sich zu äußern sofern dadurch kein Straftatbestand erfüllt wird, geschützt ist, gehört zu den formalen Garantien, auf die wir selber angewiesen und die zwar keine hinreichende, aber immer noch eine notwendige Bedingung für eine freie Gesellschaft sind, auch für eine zukünftige sozialistische. Es ist also Einfallsreichtum gefragt. Auf jeden Fall aber sollten wir uns gegen eine Mentalität wehren, die Krisen wie die Pandemie als Kriegszustand auffasst, der die Aussetzung ziviler Normen legitimiert. Mögliche Vorwände, die Notstandsgesetze anzuwenden, gibt es leider ohnehin genug. Und wir sollten nie den anarchistischen Grundsatz vergessen, dass der Zustand, den wir anstreben, in den Mitteln dorthin zu kommen, immer schon anwesend sein muss. Danke.